es wieder Halt. Kuck, kuck, kuck, kuck, es leuchten die weiten Höhen. Kuck, kuck, kuck, kuck, o Heimat, wie bist du schön. Kuck, kuck, kuck, kuck, so lockt er zum Stell dich ein. Kuck, kuck, kuck, kuck, bei Regen und Sonnenschein. Kuck, kuck, kuck, kuck, ein Nestchen, das baut er nicht. Kuck, kuck, kuck, kuck, so schlau ist der kleine Wicht. Schön.